Oh no, all my mail is falling down. Oh no, no wind, please, my mail. Ah, Eula and Danny, good to see you. Please help me. The wind's blowing all my mail away. Schnell, Danny, wir müssen Sam die Post aufheben, bevor der Wind sie ihm davonweht. Catherine, hilf auch mit. Ha, gerade noch erwischt. Und die auch. Und die. Halt, hier geblieben. Da hab ich dich. Das ist alles nur Werbung. Yes, most is just ads. Stimmt nicht. Ich hab hier einen Brief gefunden. Look, Sam. Oh, it's a letter from Phil. Phil? Farmer Phil. Farmer Phil. Farmer Phil. Der Arm ist von der Leiter gefallen und hat sich das Bein gebrochen. Das war der Anfang unserer Abenteuerferien auf dem Bauernhof. Schnell, lies vor. Geht's ihm schon besser? Listen, this is what it says. Dear Sam, dear Kay, I'm out of the hospital. Once a week, I have to go to Sandy. She's a nurse, and she gives me some medicine. I still have to walk on crutches. My plaster cast is full of writing. I like Eula's painting best. I'm very proud of it. My friends come by every day. They help me with the work on my farm. And they make me laugh a lot. Laughing is very healthy. Regards, Phil. Regards, regards. Klingt, als ob's ihm schon besser geht. Aber richtig verstanden hab ich's nicht. Da waren so viele Wörter, die ich nicht kenne. Crutches zum Beispiel. Crutches sind Krücken. Phil is still walking on crutches. But let's do the rubber dub cards first. They'll help you with all these words. Yes, and then we'll translate the letter together. Dann aber schnell. Ich bin schon so neugierig, was genau drin steht. Yes, let's start. Has everyone got their rubber dub cards? Klar, ja, logisch. Rubber dub, rubber dub. Number one is hospital. Number one is hospital. Number two is ambulance. Number two is ambulance. Ta-tu, ta-ta. Ta-tu, ta-ta. Number three is stretcher. Number three is stretcher. Auf so einer Trage haben die Sanitäter Phil in den Krankenwagen gehoben. Poor Phil. Poor Phil. Number four is doctor. Number four is doctor. Number five is nurse. Number five is nurse. Von dir stand auch was in Phils Brief. Number six is medicine. Number six is medicine. Medicine. Oh, you don't like medicine, Kay. I know. Ich auch nicht, Kay. Keiner mag die. Number seven is plaster cast. Number seven is plaster cast. Wie Seinfeld's plaster cast. Ah, yes. And you painted a wonderful painting on it. That's what Phil wrote in his letter. Number eight is crutches. Number eight is crutches. Right. Let's do them one more time. Und dann erfahren wir endlich, was Phil geschrieben hat. Number one is hospital. Number one is... Good, Kay. Go on. You can help me. Number two is ambulance. Number two is... Number three is stretcher. Number three is... Number four is doctor. Number four is... Number five is nurse. Number five is... Number six is medicine. Number six is... Number seven is plaster cast. Number 7 is... Number 8 is... crutches. Number 8 is... And now the letter. The letter. Okay. Phil wrote, Dear Sam, Dear Kay. Lieber Sam, lieber Kay. Kay! Okay, okay! I'm out of the hospital. Once a week, I go to Sandy. She's a nurse, and she gives me some medicine. Irgendwas mit Krankenhaus und Krankenschwester. Und Medizin. Right. Ich bin aus dem Krankenhaus raus. Einmal die Woche gehe ich zu Sandy. Sie ist eine Krankenschwester und sie gibt mir Medizin. I still have to walk on crutches. Ich muss immer noch auf Krücken gehen. My plaster cast is full of writing. Mein Gips ist voller, irgendwas mit Schreiben. Good, Jule. Full of writing means people have signed it or written something on it. Jeder hat was draufgeschrieben. Voller Gekritzel. Gekritzel. Yes, you could say so. Jetzt kommt das von mir. I like Jule's painting best. I'm very proud of it. Jules Bild gefällt mir am besten. Ich bin sehr stolz drauf. Das war aber auch wirklich toll. Danke. Proud. Proud. My friends come by every day. Meine Freunde kommen jeden Tag vorbei. They help me with the work on my farm. Sie helfen mir bei der Arbeit auf meiner Farm. And they make me laugh a lot. Laughing is very healthy. Und sie bringen mich oft zum Lachen. Lachen ist sehr gesund. Regards, Phil. Grüße, Phil. Schöner Brief. Yes, a very nice letter. We should answer him. Answer, answer. Genau, wir schreiben Phil auch einen Brief. Ich hol schon mal Stift und Papier. Und was schreiben wir? Oh, you could tell him about your adventure with the little kitten. Genau, wir schreiben, was wir mit dem kranken Kätzchen erlebt haben. Hello, Sam. Sam, look. Hello, kids. What's that? What's that? A little cat, Sam. Die haben wir gefunden. Ohne Mutter. There was no mommy. Sie hat ganz leise gewimmert. Ich glaube, sie ist krank. Sie schnauft so. Kay, du erschreckst sie ja. Och, du bist ja ganz struppig. Struppiges Fell bedeutet, dass es ihr nicht gut geht. Das habe ich mal gelesen. Yes, the kitten isn't well. Armes kleines Kätzchen. Lass das, Kay. Dir geht's gut. You're well. Let's take the cat to the vet. Meinst du, der Tierarzt kann ihr helfen, Danny? Bestimmt, Jule. Hello, Kay. What's the matter? Hello! No, no. This is the patient. Oh, well. Let me have a look. Sie ist bestimmt schwer krank. She has got a cold. Cold? Bloß Schnupfen? Schnupfen ist bei Tieren viel schlimmer als bei Menschen. Right. But I'll give her some medicine. Oh, da sind ja noch viele andere Patienten. Kay, flatter nicht so. Das Meerschweinchen denkt sonst, du bist ein Geier und willst es packen. Vielen Dank, Herr Doktor. Thank you very much for your help. Bye. Ah, and Kay, I don't want to see you here again. Please stay healthy. Jule, Danny, now we have to think what to do with the little kitten. Maybe somebody is looking for her. Erst muss sie ganz gesund werden, dann können wir darüber nachdenken. I'm sure she'll get better soon. Miau! Das ist aber jetzt nicht die Katze. Die schnurrt ja inzwischen. Kay, where are you? Kay! K, Kay hat sich beim Tierarzt angesteckt. Er hat rote Punkte auf den Federn. Sam, Kay hat Masern. Blut. Blood? Oh no, that's paint. Jule, Kay hat sich an deine roten Punkte erinnert, als du Masern hattest. Kay wollte auch krank sein, damit wir uns um ihn kümmern. Okay. Kay, you're still the best. Sorry. Schon gut, Kay. Wir können dich ja verstehen. Sam, hast du alles? Oh yes, everything. Und jetzt male ich noch Phil mit seinem Gipsbein. Auf Seite 14 im Okay habe ich dafür Platz. Autsch, steht da drüber. That fits. Autsch, autsch. Yes, and we'll all sign the painted plaster cast. Wir sollten auch gute Besserung draufschreiben. Was heißt denn gute Besserung? You can see many good wishes for somebody who's ill on page 12. Get well soon. Das heißt, werd bald wieder gesund. What about good luck? Das heißt viel Glück, oder? Right. Dann schreibe ich good luck. I'll write all the best. Alles Gute. Das ist schön. I'll write take care. Take care? Pass auf dich auf. Eigentlich schon zu spät. Nö, er muss sich doch jetzt auch noch schon. Stimmt, da steht aber noch was. Hugs. Hugs. Hugs and kisses. Und was heißt das? Irgendwas und Küsse. Hugs sind Umarmungen. Sei ganz lieb umarmt, würde man wahrscheinlich auf Deutsch sagen. Hugs, hugs, hugs. Das klingt gut. Das schreib ich. Hey, habt ihr das schon gesehen? Auf Seite 19, page 19. Good health checklist for every day. Checkliste? Gesundheitscheckliste für jeden Tag. Die schneiden wir ihm aus und schicken sie ihm mit. Was sind denn das für Fragen? Do you brush your teeth? Putzt du deine Zähne? Do you exercise? Machst du Sport? Den macht Phil jeden Tag, wenn er den Gips wieder los ist und auf seinem Bauernhof arbeitet. Do you laugh? Lachst du? Do you eat your vitamins? Isst du deine Vitamine? An apple a day keeps the doctor away. Wow, Danny, where did you learn that? Das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Stimmt ja auch. Jeden Tag einen Apfel essen und der Körper hat die Vitamine, die er braucht. Bye bye, Doktor. Do you wash your hands? Wäschst du deine Hände? Nach dem Klo gehen und vor jedem Essen Hände waschen nicht vergessen. Ist zwar nicht Englisch, aber das hab ich mir gemerkt. Für Phil aber irgendwie doch nicht das Richtige. Auf Phils Checkliste müsste sowas stehen wie: Prüfe die Leiter, bevor du draufsteigst. Ready. We'll only have to put the letter in an envelope and send it to Phil. You could play a game now. Yes, the game on page 22 and 23. Dazu brauchen wir Spielfiguren. Counters. Here you are. Und ein Würfel. The dice. Here you go. So ungefähr weiß ich, wie das geht. I'll explain it to you. Put your counters on start. Auf Start. Ich bin grün. Und ich gelb. The one who throws a six may start. Five. Five. Four. Four. One. One. Four, schon wieder. Schon wieder. Three. Three. Ne six. Six. Six, six, six, six. Vorsicht, Kay. Die Counters. Sorry. Und jetzt? Throw again. Five. Go. One, two, three, four, five. Da ist eine Krankenschwester drauf. Eine Nurse. Look for the matching word. Nurse, Nurse. Wo steht es denn? Ah, da! You may move to that square. Hüpf! Now it's the other one's turn. It's your turn, Eula. Oh, sorry. Oh, sorry. Three. One, two, three. Doktor, jetzt muss ich auf das Feld mit der Zeichnung vom Doktor, oder? Right. Oh, das ist ja gemein. Die ist ja weiter hinten. Ich bin dran. It's my turn. Five. One, two, three, four, five. Miss a turn. Das heißt doch wohl nicht aussetzen, oder? Doch. Und das heißt, dass ich jetzt zweimal dran komme. Four. Throw again. Ich darf noch mal würfeln. Du hast ganz schön viel Glück. Two. One, two. Medicine. Wo ist das Bild? Du darfst aber weit vor. Wow. Und jetzt darf ich noch mal, weil du doch aussetzen musstest. Da kann ich ja gar nicht mehr gewinnen. One. Oh, jetzt muss ich auch aussetzen. Three. Ambulance. Tatütata. Oh nee, du bist ja gleich im Ziel. Und eine Three. Mist, zu weit. Du bist dran, Jule. Six. Ne Sechs. Hm, fast im Ziel. Ein Krankenwagen. An Ambulance. Du musst wieder zurück. Ambulance steht da. Schade. Two. Ich hab gewonnen. I won. Oh, you were first at the finish. Congratulations. Und jetzt machen wir gleich die Bildergeschichte. Hier im OK auf Seite 13. Jetzt gleich? Of course, right now. Let's see. What happens? Find the right order. Bild Nummer 1 habe ich schon. Das ist das, wo das Kind neben dem Fahrrad auf der Straße liegt. Mhm. So you have to write the two letters in the first two squares. Zuerst T, dann H. Now which one is next? Jetzt legen die Sanitäter das Kind auf die Trage. Stopp, Danny. Zuerst mal muss doch der Krankenwagen kommen. Stimmt. Also A und T. Jetzt das mit den Sanitätern. W, A. Jetzt kommt der Krankenwagen im Krankenhaus an. S, L. Jetzt kriegt das Kind einen Gips. Nee, zuerst muss der Arzt mal feststellen, was überhaupt fehlt. Ups. Na klar. Also U und C. Dann bleibt das mit dem Gips noch für den Schluss. K und Y. That was lucky. Hä? Glück gehabt. Glück gehabt? Wieso? Das war doch die richtige Reihenfolge. Yes, Danny. That was lucky means Glück gehabt. Ach so. Let's read the story in English, but in the right order. There is an accident. A man calls an ambulance. The ambulance comes. The paramedics put the child on a stretcher. The ambulance arrives at the hospital. The doctor examines the child's leg. The nurse puts the leg in a plaster cast. She gives the child crutches. Wie sagt man eigentlich auf Englisch, wenn einem was weh tut? Well, it depends on what hurts, but you say, for example, my knee hurts. Das heißt dann, mein Knie tut weh. Right. My elbow hurts. Your elbow hurts? Let me see. No, Sam, not mine. But look at page 11. There you can see many kids who aren't well. They're at the doctor's. Da muss man die richtige Sprechblase zuordnen. Who says what? Guck mal, die Beule. Das Kind sagt bestimmt, my head hurts. My head hurts. Kay, dir tut dein Kopf nur weh, weil du immer nach neuen Streichen suchst. This head must hurt. Was heißt denn das hier? Tummy? Mhm. Bauch. Ah, das Kind hat Bauchweh. Have you ever been in a hospital? Ja, aber nur zu Besuch. Listen, I'll tell you how it is in a hospital. In a hospital you will find lots of nurses who are kind and doctors who are dressed in white. giving out medicine day and night. An ambulance drives in very fast, carrying a woman in a plaster cast. Two strong men have come to fetch her, then carry her inside on a stretcher. There are crutches and bandages for women and men to help us to get well again. Wow, Sam! Wenn ich mich nicht verzählt habe, hast du alle 8 Rubbelwörter in den Song gepackt. Rubber-dub, rubber-dub. All the rubber-dub words? Let's have a look. Let's translate it. Dann wissen wir es genau. I'm ready. Ready, steady, go! In a hospital you will find. In einem Krankenhaus findest du. Lots of nurses who are kind. Viele nette Krankenschwestern. And doctors who are dressed in white. Und Doktoren, die weiß angezogen sind. Giving out medicine day and night. Sie geben Medizin aus, Tag und Nacht. An ambulance drives in very fast. Ein Krankenwagen fährt sehr schnell herein. Carrying a woman in a plaster cast. Er transportiert eine Frau in Gips. Two strong men have come to fetch her. Zwei starke Männer sind gekommen, um sie abzuholen. Then carry her inside on a stretcher. Und tragen sie nun auf eine Trage hinein. There are crutches and bandages for women and men. Es gibt Krücken und Bandagen für Frauen und Männer. To help us to get well again. Die uns helfen, wieder gesund zu werden. Da singen wir jetzt gleich mal mit. Auf der Seite 20 steht der Text. In a hospital you will find lots of nurses who are kind and doctors who are dressed in white, giving out medicine day and night. An ambulance drives in very fast, carrying a woman in a plaster cast. Two strong men have come to fetch her, then carry her inside on a stretcher. There are crutches and bandages for women and men to help us to get well again. Schön, aber im Krankenhaus liegen will ich trotzdem nicht. Me neither. Kids, stay healthy. And listen again in September, okay? Take care, goodbye. And good luck. See you in September. See ya.